Geistliches Lied by Brahms. Lass dich nur nichts nicht dauren mit Trauren. Sei stille, wie Gott es fügt. So sei vergnügt mein Wille. Was willst du heute? Sorgen auf morgen. Der eine steht allem für, der gibt auch dir das Deine. Sei nur in allem Handel und Wandel. Steh feste, was Gott beschleust. Das ist und heißt das Beste. Amen. By Brahms. Lass dich nun nicht dauren mit Trauren. Sei stille, wie Gott es fügt. So sei vergnügt mein Wille. Was willst du heute sorgen auf morgen, der eine steht gibt auch dir das Deine, das Deine. Sei nur in allem Handel und Wandel. Steh feste, was Gott beschleunigt. das ist und heißt das Meer.